der Kirche stand, so stand's in der Tal, vor einer knienden Menge, die Köpfe geneigt bis zur Erde, und sie musste auf Zehenspitzen gehen, um die Köpfe nicht zu zertreten. Du kennst unsere Träume besser als alle Psychiater. Kirche, Haus, Höhle, das bedeutet die Sicherheit des mütterlichen Schoßes, aber doch auch mehr als das. In der Dunkelheit erhellt von einem Lichtstrahl, doch der Tempel ist ganz der Studios der 20th Century Fox. Der Tempel aus Marmor und Gold ist der Tempel ihres Körpers, und dort steht der Menschensohn mit einer Peitsche in der Hand und treibt sie auf.